Zum 84. Jahrestag der Gründung der Heroischen-Koreanischen Volksarmee brachten jüngst die Massenmedien Irans und Kubas Sonderbeiträge. Die iranische Zeitung Iran News druckte ein Foto ab, auf dem der verehrte Genosse Kim Jong-un die Militärübung der Soldaten der Volksarmee anleitet und brachte einen Beitrag unter der Überschrift »Die unbesiegbare koreanische Volksarmee«. Die kubanische Zeitung Granma brachte unter der Schlagzeile »Feier zum Armee-Gründungstag in Korea« ein Foto über die Militärparade zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und einen Beitrag über die Sieg- und ruhmvolle Geschichte der revolutionären Streitmacht von Baekdusan. Auch die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina teilte den gleichen Inhalt mit.